Als die Sonne rot versank, hielt ich an am Meeresstrand, irgendwo im fremden Land, und sah das Dorf im Abendlicht. Ein paar Hütten etwas grün, Frauen schwatzten, Kinder schrien, und am Brunnen sah ich dich zum ersten Mal. O Scharazan, Scharazan, o Scharazan, nachts seh ich dich vor mir stehen, weil ich nicht mehr schlafen kann, bis wir uns endlich wiedersehen. Scharazan, o Scharazan, damals war ich euer Gast, und ich hatte das Gefühl, dass du auf mich gewartet hast. Scharazan, o Scharazan, als das Feuer vor uns brannte, lag ein Glanz in deinen Augen, an dem ich dein Gefühl erkannte. Scharazan, o Scharazan, eine sternenklare Nacht habe ich mit dir durchwacht und hab die Ewigkeit gesehen. Als ich weiterfuhr am Morgen, sah ich dich noch lange winken. Mir war noch nicht klar geworden, dass ich dich nie mehr vergessen kann. Aber jetzt nach all der Zeit wird die Sehnsucht immer stärker. Manchmal denke ich, ich fand in dir die Rose im Wüstensand. Scharazan, o Scharazan, nachts seh ich dich vor mir stehen, weil ich nicht mehr schlafen kann, bis wir uns endlich wiedersehen. Grau und kalt ist meine Welt, Stress und Streit Tag ein, Tag aus. Ich spür, dass mir etwas fehlt und weiß genau, ich muss hier raus. Scharazan, o Scharazan, was hab ich hier noch verloren? Ich komm in dein helles Land zurück, das hab ich mir geschworen. Scharazan, o Scharazan, bald werd ich dich wiedersehen. Wenn ich dich gefunden hab, bleib ich bei dir, o Scharazan.